So, meine Freunde, folgt mir geschwind ins Partyland, dort bin ich überall bekannt. Ein kleiner Blick nach links, ein kleiner nach rechts. Und schon geht es los. Party hot, ich mach mir ne Schnitte. Party hot, ich möchte es bitte. Party hot, ich bin heute am Start. Party hot, ich bin im Go-Kart. Denn ich tänze mit der Gänse. Tänze mit der Gänse. Oh la la, es ist alles wunderbar. Ich singe so froh, ich lecke an dem Po. Ja, sag mir guten Tag, ich gebe auch einen aus. Es war ne kleine biertrinkende Maus. Wolle, bolle, golle, sogar wolle, molle, rolle, Bombe von Sekunde, Renji, Benji, Benzi, Benzi. Denn ich tänze mit der Gänse. Tänze mit der Gänse. Freunde, jetzt kommt der Zusatz. Und er schmeckt lecker wie beim Bäcker. Einmal ging ich fein die Wiese entlang. Und einmal hatte ich ne Wiese an. Das war der Zusatz, danke schön. Wir haben euch lieb, wir haben euch lieb. Denn ich tänze mit der Gänse. Tänze mit der Gänse.